Klassiker, haut dir da 200 Meter hoch. Wollte mir ein Fischlein fangen und warf meine Angel aus. Dabei riss es die dünne Hülle, nun bahnt sich ein Fluss seinen Lauf. Steh jetzt in seinem Ufer, sehe mich im Wasser treiben. Doch es ist nur meine Kleidung, kann auch ganz die alte bleiben. Fische hab ich nicht gefangen, meine Hände bleiben leer. Muss mein Hunger anders stillen, schneid mir das Herz raus zum Verzehr. Gefangen, sind meine